die reihen sich geschlossen, F.A. marschiert mit mutig festem Schritt. Kameraden, die Rotfront und Reaktion erschossen, marschiert im Geist in unsere Reihen mit. Yeah.